Zum 75. Geburtstag von Kim Jong-il gaben das chinesische Verbreitungskomitee für die Feierlichkeiten zum Tag der Sonne und zum Tag des leuchtenden Sterns und die chinesische Gesellschaft für Kim Il-sung und Kim Jong-il das gemeinsame Bultang, die Geburt der Blume Kim Jong-il heraus. Im Bultang stellte man eingehend den Zuchtwerdegang und die Merkmale von Kim Jong-il vor. Man betonte darin, genau darin, dass diese Blume von der Erhabenheit von Kim Jong-il zeuge, liegen die Bedeutung und der Wert von Kim Jong-il. Alles von der Farbe der Blume bis zu den Blättern und Stängeln sei außergewöhnlich, so sei Kim Jong-il im wahrsten Sinne des Wortes eine Blume für den herausragenden Mann.